Kundgabe 3366. Empfangen durch Bertha Dodde am 13.12.1944. Neue Geistesrichtung. Menschenwerk. Die Menschen in eine völlig neue Geistesrichtung hineinzudrängen, wird das Ziel derer sein, die Gott nicht mehr erkennen durch ihren lieblosen Lebenswandel. Sie verwerfen den alten Glauben und suchen ihn durch neue Lehren zu ersetzen. Sie wollen das Denken der Menschen verwirren, indem sie alles zu widerlegen suchen und durch Einwände in ihnen Zweifel erwecken, um dann die neue Geistesrichtung ihnen zu unterbreiten, um sie zu gewinnen für diese durch List und Zwang. Denn sie scheuen sich nicht, durch unlautere Mittel ihr Ziel zu erreichen. Sie gehen rigoros gegen die Menschen vor, die ihrem alten Glauben treu bleiben, und sie zeichnen diejenigen aus, die ihnen zu Willen sind und sich für die Verbreitung der neuen Lehre einsetzen. Und diese Lehren sind Menschenwerk. In ihnen liegt weder Weisheit noch Liebe. Es sind nur Lehren, die ein Entgeisten der Menschen bezwecken sollen, die den Menschen den Erdenlebenszweck verkennen lassen, die ihren Ursprung nicht im geistigen Reich haben, sondern alles Geistige leugnen und nur irdische Ziele gelten lassen. Und es werden den Menschen diese Lehren so geboten werden, dass sich keiner ihrem Einfluss entziehen darf, dass gleichsam vom Annehmen dieser Lehren auch das irdische Leben abhängig gemacht wird, so dass die Menschen ernstlich vor die Entscheidung gestellt werden, sie anzunehmen oder abzulehnen. Und diese Geistesrichtung wird überall Anklang finden, weil sie die weltliche Einstellung der Menschen berücksichtigt und dies bei den meisten Menschen ausschlaggebend ist. Denn die Menschheit wird immer materieller und ist dem geistigen Reich gänzlich abgewandt. Was ihnen von menschlicher Seite geboten wird, das nehmen sie an. Geistige Gabe aber erkennen sie nicht als solche. Das Wort Gottes verlachen oder verspotten sie. Und jede wahrheitsgemäße Aufklärung lehnen sie ab. Dagegen menschliches Aufbauwerk, menschliches Gedankengut, das lieblose Menschen zu verbreiten suchen, findet Anklang bei den meisten. Und es wird sich also eine Geistesrichtung entwickeln, die gänzlich der reinen Wahrheit widerspricht, die nichts mit der Lehre Christi gemein hat. Denn die liebe Lehre Christi wird verpönt werden. Und weil die Liebe nicht als erstes gepredigt wird, wird sie erkalten und auch die Weisheit ausgeschaltet sein, die ohne Liebe nicht denkbar ist. Und immer irriger wird das Denken der Menschen sein. Immer weniger werden sie zu Gott als dem Urquell aller Weisheit Zuflucht nehmen und darum auch nicht mehr mit der reinen Wahrheit bedacht werden können. Die Wahrheit wird auch nicht erkannt werden, der Irrtum dagegen sich behaupten. Denn die Menschheit ist durch ihre Lieblosigkeit nicht mehr fähig, die Wahrheit vom Irrtum zu unterscheiden. Und also lässet sie sich drängen und sinket immer tiefer ab, in den Zustand der Erkenntnislosigkeit. Und es ist geistige Dunkelheit. Es ist Nacht unter der Menschheit, und niemand begehret Licht. Und darum hat der Widersacher ein leichtes Spiel. Der Kampf gegen den Glauben wird von allen Schichten geführt werden. Denn überall herrscht Lieblosigkeit und hindert die Menschen am Erkennen. Doch Menschenwerk bleibt nicht bestehen. Es wird vergehen wie alles, was nicht von Gott ist, nachdem es ein großes Chaos ausgelöst hat, denn was sich gegen Gott richtet, hat keine lange Dauer, und es wird so nach von Gott selbst ausgerottet, so die Zeit der Auflösung gekommen ist. Amen.